Formation. Salutieren, patrouillieren. Formation. Salutieren, patrouillieren. Money rain soldiers. Formation. Army Range Rover. Salutieren, patrouillieren. Endsicher Schieß, yeah. Zweimal in die Luft. Für die Money Rain Soldiers. Money Rain Soldiers. Formation. Army Range Rover. Salutieren, patrouillieren. Endsicher Schieß, yeah. Zweimal in die Luft. Für die Money Rain Soldiers. Mittelfinger für die Cops. Cruise im Benz. Bleibe ungebremst. Shampoos am laufenden Band. Verzehrkarte unbegrenzt. MRS. Johnny Webber, Sunny Diego. Was ich von dir halte, zeig ich einfach mit ner Handbewegung. Ghetto-Musik. Bitches poppin' Pussy im Club. Und nochmal, wenn man die Verrenkungen sieht. Nightlife. Bitches fragen, geht die Runde auf dich? Ja, wenn du nicht von Lumi die sprichst, geht die Runde auf mich. Guck, wie wir das Biss einnehmen. Du willst mein Biss reinreden? Das Bracelet sagt, halt die Fresse und das Auto, fick dein Leben. Money Rain, ich setz mich vom Benz jetzt in M6 und bang deine Bitch, für die du das letzte Hemd lässt. Ich wedel mit den Lilanen und die Bitch beugt sich gleich. Host nehmen mein Geld und ich ihre Jungfräulichkeit. Ich geb's der Chick hart, trotz einen Typen sagt, dass sie Single sei. Guck, wie sie für paar Scheine lügen, Webber. Money Rain Soldiers. Formation. Army Range Rover. Salutieren, patrouillieren. Endsicher Schieß, yeah. Zweimal in die Luft. Für die Money Rain Soldiers. Money Rain Soldiers. Formation. Army Range Rover. Salutieren, patrouillieren. Endsicher Schieß, yeah. Zweimal in die Luft. Für die Money Rain Soldiers. Eins im Game, Player Image. Zwei Uzis, Major Business. Lösch die Groupies von dem iPhone. Deine Cousine geht auf die Knie. Tribo, Hustle, Haze, Checkies, Streckies, Bubbles, Jay. Motherfuckers, Kamera Cuts, Ballermann Chef. Money Rain, King in dem silbernen Benz. Ich kille mit Killer-Lizenz. CSI, Bitch, ich bin Businessman. Zerfick deine Bitch-Existenz. Gina Wild, zieh die Shotgun, schieß die Cops an. Gangster Business, mit den Koffern. Kaufmänner Biss, Love Best. Draufgänger-Shit, Minenopfer. Player-Shit im Nightlife, Baby Johnny Webber, Co-Pilot. Ich komm auf deine Party, Schieper Nummern, Domino. Money Rain Soldier, der mit der Legende kommt mit John Webber, Thought Rapper, kille deine Bodyguards. Hey Officer, rede mit den illegalen Rocks in den Block, Penner, Godfeller, mach in der Mitte mit deiner Packet, deiner McDaddy, bestellt immer die Ware nur mit deiner normaler Conic bei der Mafia. Zähle meine Dollar, willst du ballern mir die Handy, cooler Bitch, mach das Money klar. Money Rain Soldiers, Formation. Army Range Rover, Salutieren, patrouillieren. Endsicher Schieß. Zweimal in die Luft. Für die Money Rain Soldiers. Money Rain Soldiers. Formation. Army Range Rover. Salutieren, patrouillieren. Endsicher Schieß, yeah. Zweimal in die Luft. Für die Money Rain Soldiers.